Vor 25 Jahren starb ein großer Außenseiter des Literaturbetriebs, Jörg Fauser, unter nicht restlos geklärten Umständen. In der Nacht nach seinem 43. Geburtstag wurde er bei München als Fußgänger auf der Autobahn von einem LKW erfasst und getötet. Jörg Fauser, 1944 in Bad Schwalbach im Taunus geboren, begann bereits im Alter von 15 Jahren Artikel für die Frankfurter Neue Presse zu schreiben. Später rezensierte er Gedichte in den Frankfurter Heften und debütierte dort 1954 mit einem Lyrikbeitrag. Fauser wurde sehr früh schwer drogenabhängig und lebte zeitweise im Istanbuler Drogenviertel Tophane. Er verarbeitete diese Erfahrungen in zunächst stark von amerikanischer Underground-Literatur inspirierten Texten. Zu seinen bekanntesten Veröffentlichungen gehören die Erzählung Tophane und Der Schneemann, der Roman Rohstoff sowie Das Schlangenmaul. Um Underdogs und kleine Außenseiter der Gesellschaft geht es auch in seinem Hörspiel Für eine Mark und acht, das Hermann Treusch 1978 für den Hessischen Rundfunk realisierte. Also Mustafa, hier, Bier Cola, zwei Bier und zwei Päckchen Zigarette, das Brot. Ja. Warum Brot so teuer, Chef? Na ja, ich hab doch keinen Ladepreis, Mustafa, gell? Ich muss was draufschlagen, sonst bräuchte ich es ja gar nicht erst zu verkaufen, verstehst du? Nichts verstehen. Ja, lass mal doch mal ruhen. Was machst du denn mit dem Geld, das du hier verdienst? Noch ein Gummi. Ja, ein Kaugummi, meinst du? Ich kleine Hotel in Samsung. Ja. Karadien ist Schwarze Meer. Ja, siehst du? So, Kaugummi hier. Macht zusammen 40, 70, ja, danke schön. Hotel. Glaubst du, ich käme je zum Hotel mit meinem Wasserhäuschen hier, 50 Mark? So. Komm, ich besuchen dann. Ja, hier, 50, 30, 15, 17, 18, 19, 20, ja. Dich besuche in der Türkei, ich glaube, es geht los. Also, vielen Dank. Ja. Wiedersehen. Tschüss. Alles Maladik. Ja, ja. Was steht denn das? In 100 Jahren sind wir alt. Tag, ich hätte gern ein kaltes Bier. Ach, der Harry, guck mal. Na, wie? Lang nicht mehr gesehen? Und Weinbrand. Mhm. Ja, ich war länger weg. Na, den bessern, den für Mark 80. Ja, der kostet aber jetzt 2,30 Mark, gell? So, das Bier hier. Entschuldigung, das ganze Leben eine ständige Kostensteigerung auf sämtlichen Gebieten, gell? Ja. Naja, was soll's. Verlust ist überall. Ich mache ja sowieso Schluss. Ja, erinnerst du dich? Ja, ich häng mich auf. Dann kassiere ich lieber gleich ab, gell? 3,50 Mark. Die Flasche werden bei uns immer noch eingesetzt. Aber vorher trinke ich noch einen. Ehrlich, ich nehme einen Strick. Gestern haben sie Magda beerdigt. Vorgestern. Hast du die Magda gekannt, Walter? Also persönlich, ich glaube nicht. Na, die hat ja auch woanders geschluckt. Unten im Sandweg, bei der Konkurrenz. Ach was. Und die ist gestorben? Krepiert. Krepiert ist sie. Unfall? Sowas wie die machen sie nicht mehr. Wie der die gemacht hat, hat der liebe Gott anschließend die Form weggeworfen. Was war das für eine Frau? Ein Herz wie ein Kreppel, das ging ständig auf. Nur geschluckt hat sie zu viel. Also dauernd habe ich ihr gesagt, das Meer, wo du drin bist, kannst du nicht aussaufen. Mach doch langsam, lass dir doch Zeit. Was soll's, hat sie gesagt. Ich bin lieber die Motte als die Kerze. Und plötzlich war sie hin. Tja. Mir schmeißen alle mal den Löffel weg. Ja. Aber deswegen brauchst du dich ja nicht gleich aufzuhängen. Du mit den Pulsadern. Da finde ich, die Sauerei ist zu groß. Und zu Hause habe ich elektrisch. Und der Main, also nee, das gönne ich der IG Farben nicht, dass die dann ihre Experimente mit mir machen. Himmel, Herrgott, doch einmal, was redst du denn für ein Zeug? Am Sonntagnachmittag im Frühjahr. Was soll denn das heißen? Experimente mit dir machen. Ja, weißt du das nicht? Dass die Wasserleichen vom Main jetzt immer in die Farbwerke gehen? Ach, Weil bei so einer schönen alten Wasserleiche, da kannst du natürlich die Umweltverschmutzung viel besser feststellen als an so einer Laborratte, gell? Ach, geh. Ich wünsch dir Sach. Aber die Magda hat einfach einen Magendurchbruch. Zu spät ins Krankenhaus, nicht richtig behandelt und schon war sie weg. Komm, gib mir noch einen kurzen. Ja, da kann man nichts machen, gell? Ich weiß nicht. Fragst du dich eigentlich nie, warum du immer so weitermachst, Bier verkaufst, Würstchen, Zigaretten, jede Woche, jeden Tag, Bier und Cola und Kaugummi und die Zeitung? Ich meine, wo bleibt da die Hoffnung aufs bessere Leben? Die Perspektive? Perspektive. Perspektive. Was redest du dann? Also, ich will dir mal was sagen. Wenn du im Krieg mitgemacht hättest, gell? Da würdest du gar nicht dran denken, von welchen Strick und Wasserleich und Perspektiv. So, jetzt trinke ich auch ein Bier. Du meinst, Tod, wo ist dein Sieg? Wurm, wo ist die Leiche? Das, wo ist dein Geld? Ah, da kommt die Erika. Na, mein Goldmädchen. Es ruhig noch ein Stündchen daheim bleiben können. Weißt du noch, der Hermann? Und ob. Doch, also ihr immer mit eurem Hermann. Das ist doch schon 20 Jahre her. Immer der Hermann und der Pfaff und der Kretz. Kretz. Kretz hieß der Mann. Ach, na und? Ja, ich glaube, du sagst absichtlich immer Kretz. Ach, als ob ich nichts anderes als euren Fußball im Kopf hätte. Ja, dann misch dich nicht ein. Ein Leid steigt euch die Hitze auch so in das Hirn. Tag, Rudi. Herr Walter, was riecht dich dann so auf? Ja, ich riech mich doch nicht auf. Steckt er auch im Scheibenkleister, der FSV wird trotzdem Meister. Ach, du liebe Zeit. Harry. Ach, kriegst du noch ein Bier, Rudi? Ja, gib mir noch einen Schuppen zum Club. Und Sie? Todsicher. Ja, hier. So. Und Harry? Ja. Wie? Die Magda hat es ja verscharrt. Hab ich recht? Ich hab davon gehört. Ohne. Die waren der Reihe. Wir sind alle an der Reihe. Ich muss mal wohin. Bei dir. Sie machen sie mir nicht den Parkplatz voll, gell? Du pass bloß auf, dass der sich hier nicht volllaufen lässt. Ich kenn die Sorte, der fängt an zu randalieren. Oh, Erika, der ist harmlos wie drei Tage Sonnenschein. Gell, Walter? Um Aufmerksamkeit für eine Suchmeldung. Ja. Hast du mal. Ist das Gorilla-Weibchen, das heute Morgen auf dem Transport zum Frankfurter Zoo aus noch ungeklärten Gründen entweichen konnte, noch immer spurlos verschwunden. Was? Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach dem Tier. Hm. Du hast gesehen? Nach Auskunft der Zoodirektion ist das Tier vollkommen harmlos. Ja, sagte Jimmy. Und noch zwei Meldungen vom Sport. Oh, jetzt passt mal auf. In der zweiten Fußball-Bundesliga-Gruppe Süd fanden heute zwei Begegnungen statt. FSV Frankfurt gegen KSV Baumlandtal 1:1. Ich sag's. Bayern Hof gegen Waldhof Mannheim 3:2. Ei, guck mal da, der Herr Faldermann. Na, haben Sie sich die Sederbaum im Fernsehen angeguckt, Herr Faldermann? Ach, lassen Sie mich in Ruhe mit der Reichswasserleiche. Jetzt fangen Sie auch schon damit an. Dacht ja, und die Dame natürlich auch. Ja. Herr Walter, was haben Sie gegen die Sederbaum? Er hat was gegen Wasserleiche. Selbstverständlich. Ein Bier bitte. Ja, Bier. Haben Sie das gehört mit dem weiblichen Gorilla, wo er entwischen ist, Herr Faldermann? Der ist immer noch nicht eingefallen? Ach, also Schand ist das. Und dafür kriegt der Schimmeck das ganz Geld. Ach, red doch nicht. Der ist doch gar nicht mehr mein Zoo. Naja, also erst Millionen rausschmeißen für das Grobzeug und dann in die Pension gehen. Hier. Das haben wir gern. Ihr Bier. Naja, Frau Erika, danke, danke. Der Zoo ist aber doch auch ein Erholungsgebiet für die Bevölkerung. Erholungsgebiet? Das Affe-Weibchen wollte sich da drin aber nicht erholen, Herr Faldermann. Hm. Noch ein Bier und einen kurzen. Ja, noch ein Bier und kurzen. Ja, das tut gut. Hier, dein Gott. Bei der Hitze. Na? Habt ihr gehört? Hier, der Bier. Der Bundeskanzler hat schon wieder Rücktrittsgerüchte dementiert. Hm. Ja, ja. Der dementiert sich auch noch aus dem Amt raus. Genau wie der Albert. Ach, also es wird Zeit, dass die alle wegkommen. Die Stadtwerke, die wohl auch wieder 10% aufschlagen. Naja, aber die Bonze, die kriegt ja den Strom fast umsonst. Die können sich's leisten. Naja, das gehört halt zum Preis, den wir für die Demokratie bezahlen müssen. Wenn Sie mich fragen, finde ich das immer noch billiger. als was das uns früher gekostet hat. Mark 20 macht die Idee. So? Na, also ich weiß nicht. Die lügen uns doch nur an. Woher wollen Sie da wissen, Herr Faldermann, was uns das noch kostet? Ja, nun mach aber mal einen Punkt, Erika. Das ist doch was. Was das soziale Netz und überhaupt das Soziale und auch die Preise angeht, steht die Bundesrepublik international einfach einmalig da. Da gibt's nichts dran zu rütteln. Ach, das soziale Netz, Herr Faldermann, ich weiß nicht so richtig. Am besten ist es immer noch für die Bunse gespannt. Wenn die falle, falle sie immer auf weiche Ruhekissen. Aber wenn ein einfacher Arbeiter falle tut, fällt er auf die Schnauze. Recht hatte der Rudi. Alles, was recht ist. Der Rudi hat immer recht. Noch ein Bier, ein deutsches Bier. Ich sag immer, solange das reine deutsche Bier noch fließt. Der Harry, Hauptsache, er hat eine Fläche, wo er sich drauf festhalten kann. Was, Harry? Also sehen Sie, Rudi, ich meine Folgendes. Es heißt doch ganz richtig, den Deutschen ist es noch nie in unserer Geschichte so gut gegangen wie heute. Es ist Tatsache 1 und Tatsache 2 ist, selbst dem Ami geht es heute schlechter als uns. Ich sage euch eins, wenn es uns noch 20 Jahre weiter so gut geht wie jetzt, dann sind wir am Ende, jawohl, am Ende. Und warum sind wir am Ende? Weil dann die Erde am Arsch ist, jawohl, am Arsch. Naja, mir kann's ja egal sein, ich nehm's sowieso. Du nimmst noch einen Kotze, hab ich recht? Absolut. Gerüchte, alles Gerüchte, lieber Mann. Natürlich stehen wir mitten in einem gewaltigen Umbruch, aber der bietet doch auch eine Chance. Der menschliche Geist ist noch lange nicht am Ende. Herausforderungen sind dafür da, um gemeistert zu werden. Sie sollten Trainer beim FSV werden. Sie haben doch Bildung. Hic Rhodus, hic Salta. Was haben Sie gesagt? Mit anderen Worten, packen wir es an. Ich will euch was sagen. Ich habe neulich auch Protest gewählt. Haben Sie etwa CDU ge... Wer dann? Wo heute alles aus Protest CDU wählt, merkt doch keiner, wenn ich aus Protest auch noch CDU wähle. Ach, sag bloß, du hast die Kommunisten gewählt. Wirklich nicht. Pass auf. Ich hab mal Kreuze da gemacht, wo ich's immer mach. Und dann hab ich auf den alle Zettel doch was geschrieben. Ich hab geschrieben, wenn ihr's nicht bald besser macht, sagt euch der Rudi gute Nacht. Also hast du deine Stimme verschenkt. Na, das hab ich nicht. Die, wo die Stimme auszählen tun, der Krötzner von der Post, und der Simon und der Rektor von der Schule, wo mein Bube hingehe, die kennen mich ganz genau, die wissen, was die Stunde geschlagen hat. Ja, also ich weiß nicht, Rudi. So was möchte die Demokratie nur kaputt. Also wenn wer die Demokratie kaputt macht, dann bin bestimmt ich das nicht. Ja, die Verbrecher und die Ausländer, die sind es. Na, Erika, die Politiker. Aber liebe Leute, niemand möchte die Demokratie kaputt. Also Sie, Herr Faldermann, jetzt sollen die Ausländer auch noch das Wahlrecht bekommen. Ja, also sagen Sie mal, finden Sie das richtig? Aber na doch. Aber andererseits muss man doch differenzieren, Frau Erika. Ja, Sie können sich das vielleicht leisten. Sie merken im Büro nichts davon. Also, Walter, ziemlich ab. Ich will die Sportschau nicht verpassen. Ah, ja, ja, ja. Nimmst du noch was mit? Wir brauchen halt die Gastarbeiter. Wir möchten sonst die Dreckarbeit. Ja, zwei Flächen nehme ich noch mit. 3,60 Mark, Rudi. Na, die, wo ich getrunken habe, die gebe ich zurück. 3,40. Aha, der Mustafa, weißt du, der Dreck, der wo ihr immer einkauft, gell? Der hat ja so viel Geld verdient, ja, stimmt, dass er sich das teuerste Kurhotel da unten da, na, am Dings da, am Meer, am Schwarze Kaufen kann. Ah, die kosten doch nichts in den Krisengebieten. Wer tüchtig ist, soll auch verdienen. Jawohl. Wer durstig ist, soll trinken. Und wer trinkt, soll auch umfallen. Ey, guck mal, ich stehe hier immer noch. Also das sind alles Kommunisten, Herr Faldermann, glauben Sie es mir. Ich hole hier das Geld raus und daheim, da stecken Sie es in die Rüstung. Aber Erika... Also Frau Erika... Ach, ihr seid einfach zu gutgläubig. Ihr glaubt der Stadt, ihr glaubt denen in Wiesbaden, ihr glaubt denen in Bonn und den Ausländern, den glaubt ihr auch noch. Und eines Tages, da ist es zu spät. Dann könnt ihr nämlich für die Türken arbeiten. Und für die Russen. Sie sind einfach zu pessimistisch, das ist es. Guten Tag. Hey, der Mustafa. Hast du was vergessen? Viel warm heute. Zwei Bier, Chef. Ja, ich gehe dann. Ja, ich hab dasselbe wie ich, Herr Faldermann. Passt auf, dass ihr dem Gorilla nicht in die Fies lauft, gell? So, hier, Mustafa. Zwei Bier. Ja, fertig. Der King Kong wird uns schon nicht vernaschen. Was, Herr Faldermann? Tschüss. Und Sie? let your love shine like a moon. Swing da di da da da da da da da da da da da da da da da da. Als ich noch im Riederwald gewohnt hab. Hörst doch mal. Da kommt so einmal mitten in der Nacht, so um die 4 rum, klopft die wahnsinnig an mein Küchenfenster. Alle Nachbarn sind wach geworden. Die hatten sie irgendwo ausgenommen. Stand da ein Rehchen in Strümpfen und BH und hat geschrien: Komm, Harry, wir schlagen dem Pius die Bude zusammen. Pius am Ostbahnhof, weißt du? Ja, der Pius, ja. Ging auch schon besser. Diese Schweine, hat sie geschrien. Wir schlagen alles zusammen. So gutmütig so war die Magda. Die konnte fuchsteufelswild werden, wenn die was Fieses sah. Ich gebe ihr was zum Anziehen, eine Hose, ein Hemd. Dann sagt sie, komm, wir fahren auf den Feldberg und sehen so, wie die Sonne aufgeht. Damals hat sie noch ihr Altmühl gehabt. Aber der Führerschein war schon weg. Wir haben einen Kasten Bier geladen und sind abgeschwert. Dann im Taunus haben wir uns natürlich total verfahren in der Dunkelheit. Von welchem Sonnenaufgang? Es war Ende November. Und sind plötzlich auf einem Acker im Graben gelandet. Das war genau am Arsch der Welt. Plötzlich kommt aus der Dunkelheit eine Taschenlampe. Und einer schreit, was macht ihr hier? Der Acker hat zum E-Werk gehört und wurde scharf bewacht, wach und schließ oder so. Sie hat einfach den Kasten Bier rausgeholt und auf ihre sexy Art gesagt, seid ihr Männer? Habt ihr Durst? Hatten die einen Durst, sag ich dir. Irgendwann ging dann sogar echt die Sonne auf. Dann bin ich im Keller eingepennt und als wir den Kasten Bier niedergemacht hatten und wie ich abends aufwache, war sie weg. Ich stolper aus dem Keller raus. Da war die Ablösung, verstehst du? Und die dachten, ich wäre ein Terrorist. Die Magda war weg, die Mühle war weg und keine müde Magda. 3 Stunden habe ich auf der Polizeiwache gesessen, in Schmidtchen oder wie das Kaff heißt. Schmitten. Aber schließlich haben die mich sogar nach Frankfurt zurückgefahren, an die Stadtgrenze. Ich ins Fass und da hockt die doch glatt mit einem Typen von der Wache und schließt und grinst nur und sagt, wo kommst du dann her? Ich habe sie dann ein Weilchen nicht gesehen, verstehst du? Ja. Und einen Sonnenaufgang auch nicht. Ja, man muss halt früh aufstehen, gell? So kann man es auch sehen. Sag doch mal, still. Es existiert trotz zahlreicher Hinweise aus der Bevölkerung noch keine Spur des verschwundenen Gorilla-Weibchens. Es wird für möglich gehalten, dass das Tier gestohlen wurde. Bei denen ist immer alles gestohlen. Die Zoo-Verwaltung teilt inzwischen den Namen des Gorilla-Weibchens mit. Es heißt Queen of Sheba und gehört zu einer Leihgabe des Zoos von Kuala Lumpur. Leihgabe, also dass ich nicht lache. Müssen wir uns die Affe auch schon ausleihen jetzt? Also was die sich so zurechtspinne, ne? Queen of Sheba. Sheba, ja. Das arme Ding. Das hat doch keine Chance. So, hier. Komm her. Hier hast du noch ein Bier. Und jetzt machst du mal Platz da, ja? So, hier. Ach ja, immer wenn der Frühling so schwül ist, dann wird's ein feuchter Sommer. Ja, das kommt von den Abgasen, dass das Wetter anders ist als früher. Nein, nein. Man muss immer gegen die Ismen kämpfen, mit dem Mut der letzten Mohikaner. Hm. Seele, Liebe, das sind keine Ismen. Deine Heimat ist das Meer, deine Sehnsucht ist die Ferne. Ach was, früher war das Wetter auch nicht anders, das rät sie dir bloß ein. Also in der Zeitung stand, wann so weitergeht, dass sind wir in 200 Jahren eine Wüste hier. So ein Scheiß. Ich weiß nicht, irgendwie ist mir es kalt. Nur der Magda ist es auch kalt, oder? Ich kann dir ja einen Kaffee machen. Ja, Kaffee mit Cognac. Ach, weißt du, lass den Kaffee weg. Ich vertrage das Koffein nicht. Ja, dann kann ich mir ja die Mie sparen. Aber das mit dem Faltermann vorhin, was du da gesagt hast, gell? Der Faltermann, der hat einen falschen Halter an. Ich weiß nicht. Meine Witze waren noch nie besser. Und trotzdem, sie werden immer schlechter. Einmal habe ich sie bei ihrer Mutter besucht. Die hat da draußen an der Nidda in einem Gartenhäuschen gewohnt. Der Alte war mal abends zum Schoppen trinken und dann saß er plötzlich im Knast. 12 Jahre, Totschlag. Hm. Die Mutter hat also in einem Gartenhäuschen gewohnt. Mich kriegt ihr nicht mehr in eure Stadt, hat sie immer gesagt. Die hat da ihre 10 Katzen und eine Badewanne voll Stachelbeerwein. Das Sozialamt wollte sie immer aus dem Gartenhäuschen rausschmeißen. Aber irgendwie ging das nicht. Das gehörte einem Onkel, der in der Partei gewesen war. Die Kleingärtner hatten sie natürlich gehasst. Die Kommunisten-Elli, die Hexe, die treibt's mit Katzen, die gehört eingesperrt. Die Irre von Bonamés hieß es immer. Ja, ja. Die Magda und ihre Mutter, ich sag dir, die zwei Weiber, die haben's mit der ganzen Welt aufgenommen. Also hast du das in der Zeitung gelesen, Walter? Nee, was dann? Also man soll's doch verbieten, sowas. Ja, zeig doch mal. Hier, Mutter verkauft Kind als Aktmodell. In Paris, natürlich. Ach so, das ja. Also das ist doch der Gipfel. Was dann? Die zwei Weiber nehmen's eben auch mit der ganzen Welt auf. Ja. Mehr oder weniger nackt auf Totenbetten oder in Sarkophagen und in Positionen, nur sanft, die recht anzüglich waren. Walter! Ich zitiere doch nur. Naja, guck mal, die sieht aber raus, ne? Also, ich würde mal sagen, ganz schön reif für ihr alle. Also, wenn ich was zu sagen hätte, ich würde sie alle miteinander... Hey, Kumpel. Hast mal eine Zigarette? Aber sicher, Kollege. Ah, danke. Ein Schluck? Nee, Kumpel. Ich bin schon 3 Tage nüchtern. Na, toll. Besser, sag ich dir. Bedeutend besser. Schau dich mal um, Kumpel. Diese Farben. Was dann für Farben? Wisse, du siehst sie nicht. Und warum? Weil der Teufel Alkohol deine Sinne völlig vernebelt hat. Darum siehst du nicht, wie die Welt leuchtet. Sag mal, was ist denn das für ein? Kennst du denn? Oh, ja, Kumpel. Hier auf Erden ist das Paradies. Mann, in welchem Verein bist du dann gelandet? Kein Verein, kein Kumpel. Das Paradies zeigt dir kein Verein. Das musst du schon alleine finden. Also, danke für die Zigarette. Und denk daran, wenn du die Farben leuchten sehen willst, musst du nüchtern bleiben. Sie, hören Sie mal, also wenn Sie nichts kaufen wollen... Ja, mach dich bloß weg. Ja, mach sie schon, liebe Frau. Nichts für ungut. Lauter Ehre. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass mir die alle subventionieren. Gell? Ach, jetzt kommt der Schlechtschwätzer auch noch. Na, ja, Manni, wo ist denn dein Töff? Hab keinen Sprit. Bin völlig blanko, Alter. Komm, trinke Bier mit. Merci vielmals. Ich kann's gebrauchen. Na? Und wie, Manni? Hier, Bier. Ja. Danke. Ja, die Affe haben es noch besser wie mir. Und trotzdem laufen sie weg. Haben die dich wieder gefeuert? Schon letzten Montag, Harry. Scheiße. Ja. Jetzt läuft mir das Bier auch noch aus. Ich hatte noch so einen fürchterlichen Flattermann von der Woche davor. Und da waren wir draußen in Sickbach. Wegen einer Auflösung. Großes Möbellager und so. Ja, ich ebbe mal ins nächste Wasserhäuschen, um einen Kotze für die Nerven zu kippen. Ja, es hat halt ebbe so ein bisschen gedauert, weil es in der Gegend kein Wasserhäuschen gab. Das schmeckt. Und dann? Und? Ja. Und wie ich zurückgekommen bin, da sind die Wichser schon über alle Berge. Lass mich da einfach ins Sektbach hocken mit 30 Penning und 2 Knöpfen in der Tasche. Scheiße. Ja, was die Menschen für Viecher sind. Mehr soll's nicht glauben, ihr Leute. Naja, die müssen dich doch wieder einstellen. Das gibt's doch gar nicht. Walter, du kennst die Branche nicht. Der Kreuzner, der hat vor 10 Jahren mit dem alten Vertico von seiner Oma angefangen. Und in einem Bunker, wo die Halbdeck nicht mehr abgestützt war. Also, der hat die Baupolizei noch und nöcher geschmiert. Aber damals hat er dich nach dem Feierabendschöpfchen noch eigenhändig nach Hause gefahren. Ja, eben, genau. Ihr wart doch praktisch Kumpels. Na und? Er ist im Sturzflug nach oben und ich bin im Sturzflug nach unten. Ja, so ist das nämlich, gell? Ja, damit hat sich das. Für den und für mich auch. Ach komm, was soll man uns denn aufregen? Davon wird die Welt auch nicht besser. Ah, jetzt reiß dich doch mal am Riemen, Mann. Ja, davon geht der Riemen höchstens auch noch kaputt, was? So, ja. Und jetzt setzen wir einen Jägermeister drauf. Ja, herzlich ja, gern. Ja, guck mal da. Ja, wer kommt denn da drüber? Kennst du die? Kenn ich nicht. Ja, was, du kennst die Ross wieder nicht? Röschen! Röschen! Ja? Das ist ein ganz lieb Mädchen da. Ja, schon etwas älteres Semester, gell? Die Alkawalschaft. Aber noch gut in Schuss. Ja? Roswitha! Roswitha! Trinkst einen Jägermeister mit? Was hat die dann da für Ratten auf dem Arm? Komm von welcher Ratte? Du, das sind echte chinesische Pekinese. Was da an der Kost, da können wir alle zusammen 3 Monate Urlaub davon machen. Dann klaus er doch. Harry, du wirst dein Lebtag nicht wissen, was ein ehrlicher Mensch ist. Nicht, dass ich nicht auch schon mal dran gedacht habe in der schwachen Stunde, gell? Aber, ja. Was ist dann, Mädchen? Also, warte mal, Harry, gell? Ich hol sie mal. Pass auf die Straße, mal auf! Immer nicht, nicht dran! Der Mann ist ganz aus dem Leim, ne? Eigentlich schade um den Kerl. Seid doch mal still. Was ist? Gibt es denn konkrete Hinweise, wo der Affe jetzt sein könnte? Ja, den mit dem Affe, ne? Wir bewegen uns noch immer im Bereich der Spekulation. Hier vor diesem Neubau im Sandweg, vor dem ich stehe, hat sich eine große Menschenmenge angesammelt. Auf das Gerücht hin, die Queen of Sheba halte sich hier versteckt. Nun, Polizeihauptwachtmeister Müller und seine Leute haben den Bau... Ja, aber die ganz Frankfurter der Polizei auf alles der Polizei. Alles wie dem Affe. Ein paar Bananenschalen vielleicht. Weder noch. Können Sie unseren Hörern mit Sicherheit sagen, dass dieser Riesenaffe tatsächlich auf freiem Fuß ist? Das sind doch noch mehr Affe auf freiem Fuß. Weiß ich. Aber es fehlt ein Riesenaffe im Frankfurter Zoo, der jetzt gejagt wird. Gejagt wird? Ja. Wir tun nur unsere Pflicht. Der Sieger im Tanz mit Schwert und Spieß wird König ein ganzes Jahr im Dschungelparadies. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Otto. Ich dachte, mir gehen noch was essen, Otto. Ja, das dachte ich auch. Du wolltest doch schließlich essen gehen. Ich? Na, was darf's denn sein? Eine Flasche Pilz. Pilz. Wenn du essen gehen willst, unbedingt, dann geh essen, aber mach kein Theater draus. Otto, ich wäre viel lieber zu Hause geblieben. Außerdem, immer in der Wirtschaft essen. Die ganze Woche esse ich schon immer in der Wirtschaft. Genau, das ist ganz meine Meinung. Der Deutsche isst daheim, in der Wirtschaft trinkt der Otto. Sie? Komm, Otto. Das Bier kannst du doch auch noch zu Hause trinken. So, 1,50. Was? Die Klarflasche? Was verstehst du dann davon? Hier, machen Sie es gleich auf. Ja, danke schön. Und eine Zigarre. Eine Zigarre? Ich führe nur Schachtel, gell? 5er-Packungen. 5er-Packungen? Ja. Also, 5er-Packungen dann. Jetzt sag nur, du bleibst da am Kiosk, wo wir essen gehen wollten. Achtung, Schieberäffchen! Achtung, pass auf! Brasil oder... Die Brasil, die da. Noch 2 Mark dann, ja? Hier. Dann lass uns doch wenigstens ein Fläschchen Mosel kaufen. Wieso denn? Wir haben gute Mosel da. Ich denke, wir gehen essen. Aber eben hast du doch noch gesagt... Ja, zu Hause hast du doch überhaupt nichts zu essen. Das war doch so ausgemacht. Ausgemacht. Sagen Sie mal, das Bier ist ja ganz warm. Ich hab's nicht, Kinder. Ja, warmes Pilz vertrage ich nicht. Und das bei der Hitze. Da kriegt mein Mann Magenschmerzen, gell? Ja, so ist es. Die eine wollen es wärmer, die andere Kinder. Hier. Ihr Wechselgeld. Komm, jetzt geh mir essen. Ich wollte ja nur einen Pilz trinken. Aber wenn das zu warm ist, dann hör aber mit dem Theater auf. Kenn ich Sie, mein Herr? Wenn nicht, haben Sie eine Menge versäumt. Psst, still. Das ist eine Antwort. Sind das Pekinesen? Echte Chinesische. Der Manni hat mir nämlich von denen erzählt. Ach, du bist ein Kumpel von Manni. Gestatten, Harry. Und du bist hier was wieder, stimmt's? Stimmt, Schatz. Ja, der Mann ist bei mir oben. Aber ich habe gerade ein paar Bratkartoffeln gemacht. Und der ist ja völlig vom Fleisch, der arme Bub. Ja, ja, die Zeiten sind hart. Sag mal, können die auch singen? Wer? Die Pekinesen? Wieso denn das? Na ja, ich habe neulich in der Zeitung gelesen, da hat so ein Typ in Bayern seinem Dackeln das Jodeln beigebracht. Ach du, du willst mich wohl auf den Arm nehmen. Doch, echt? Deswegen frage ich ja. Ich meine, wenn so ein Dackel jodeln kann, 17 Jahre hat der da dafür gebraucht. 17 Jahre. Auf dein Wohl, Harry. Gleichfalls, Roswitha. Ach, das ist wieder ein Gedudel im Radio vom hässlichen Rundfunk. Ich kann ja auch was singen. Bei mir bist du schön, für eine Mark und 10. Ach, du für bist eine Mark und 8 die ganze Nacht. Immer noch in der freien Natur? Der Herr Faldermann. Sind Sie nicht auf Affenjagd, Herr Faldermann? Wollen Sie nicht die Prämie kassieren? Ach Sie, was dann für Prämie? Das mit dem Aff, das glaube ich doch nicht. Die Queen of Sheba. Ach, das arme Tier. Kommen Sie, Herr Faldermann, ich get Ihnen ein Bier. Ja. Danke. Bitte schön. Was macht denn Ihr Frau? Ach, meine Frau. Wissen Sie, seit die Kinder aus dem Haus sind, ist mit 30 Jahren verheiratet und auf einmal... Ach, Herr Faldermann, ich weiß, wie es ist. Als wenn alles nur darum gegangen wäre. Ach ja. Naja, ich darf mich ja wirklich nicht beklagen. Sie sollten sich aber beklagen, Herr Faldermann. Wir sollten uns alle beklagen. Richtig gehend beschweren sollten wir uns... Ach, Sie, junger Mann! Da kämen wir auch nirgendwo hin. Das ist doch kein junger Mann mehr. Sehen Sie nicht, was der für ein tragisches Gesicht hat? Ach, die sind blau, Herr Faldermann. Hören Sie doch nicht auf die. Ich wollte mir sowieso noch Zigarette holen. Schönen Gruß an den Walder. Ja, der macht gerade sein Nickerchen. Ich nehme alles zurück, Herr Faldermann. Nicht doch, wozu denn? Er will doch nur was Besseres sein. Doch, ich nehme alles zurück. Aber die Erde... Die Erde nimmt nichts zurück, die spuckt uns alle aus. Ja, red doch nicht so ein Zeug, mir wird ja ganz blümmern. Schönen Abend noch, Frau Erika. Ja, einen schönen Abend, gell? Ach, immer das Gesindel, diese Penner. Sag mal, wieso hab ich ein tragisches Gesicht? Du hast das tragischste Gesicht, das ich seit heute Morgen gesehen habe. Was für eins hast du denn gesehen heute Morgen? Meins natürlich. Als allererstes hast du deins gesehen? Ach, was du gleich denkst. Pass mal auf, ich sag dir eins, das tragischste Gesicht hat die Queen of Sheba. Ach, du mit deinem Gorilla, hör da auf. Die Magda hat immer gesagt, warum bin ich nicht mit dem Gesicht wie ein Scheuerlappen auf die Welt gekommen? Dann wüsste ich jetzt, was Liebe wirklich ist. Wie findest du das? Die Magda, die arme Magda. Na komm, brauchst du nicht gleich zu flennen. Bei mir bist du schön, für eine Mark und 10. Sollen wir irgendwo hingehen? Komm, wir machen uns einen schönen Abend, gehen ins Fass. Da bin ich ja sowieso jeden Abend. Dann gehen wir woanders hin. Gehen wir halt. Der Manni hat gesagt, der bringt sich um. Was, der Manni hat gesagt, der bringt sich um? Ja, ich hab doch gesagt, der Manni. Ach, der Manni, der bringt sich doch im Leben nicht um. Ich scheiß dem auf den Kopf, wenn der sich umbringt, das gibt's doch gar nicht. Warum soll der sich denn nicht umbringen? Der kann sich genauso umbringen wie jeder andere. Außer mein Mann. Das Arschloch bringt sich nie um. Das kann sich doch nicht einfach jeder umbringen. Ich mein, verdammt nochmal... Ich hab so Angst vor dem Tod. Unsinn, Scheiße, Scheißtod, Scheiße, ich drauf umbringen, wenn ich das schon höre. Also, wo gehen wir hin? Gehen wir zu mir. Da ist doch schon der Manni. Ja, und? Der stört dich doch nicht. Doch, der stört mich. Möchte mal wissen, wobei der Manni dich stören soll. Der stört mich einfach, verstehst du? Der stört mich, verdammte Scheiße. Begreif doch, der stört mich. Tut mich doch nicht so an. Ach, leck mich am Arsch. Ich denk gar nicht dran. So einen Ton brauche ich mir nicht zu fallen lassen. Wenn dir der Suff nicht bekommt, vom Hund ist weggehen. Hau doch ab, du blöde Kuh! Wir haben seit Bockschein ja doch nur als Mitleid gegeben. Ja und, was ist mit dem Zahlen? Es geht auf mich, wie immer. Na ja, dann haben Sie also jetzt 16 Mark und 80. Hier ist H3, die Servicezelle aus Frankfurt. Autobahn Mannheim-Frankfurt-Kassel Richtung Kassel. Zwischen dem Frankfurter Kreuz und Frankfurt West Behinderungen durch einen liegen gebliebenen LKW. A5 Frankfurt-Basel. Die Autobahn ist bei der Anschlussstelle Karlsruhe-Rüppur-Ettlingen überflutet und deshalb in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Hi, guten Abend. Guten Abend. Ja, guten Abend. Hi, der Herr Bock. Na, was soll's sein? Ach, geben Sie mal Piccolo. Piccolo? Ja, oh, ich weiß aber nicht, ob ich das kalt habe. Ach, na, also, Hasche, mal guck doch nach. Wir haben bestimmt eins. Mehr bei der Hitze. Geld schön schwül, ja, schön. Soll ich gleich aufmachen, oder wie? Ja, bitte. Kosten? 4 Mark. Ach, seid ihr schon wieder teurer geworden? Wieso? Das kostet schon seit einem Jahr hier. Na ja. Na, 2, 3, 4. Ja, danke schön. Na, Herr Bock, haben Sie das auch von dem Aff gehört? Ah ja, im Radio. Habe ich doch all gehört. Ah, ja, sitzt der auf in Ihrem Hochhaus, Herr Bock? Also hören Sie mal, erstens ist das kein Hochhaus und das wissen Sie genau. Und außerdem hockt er da nicht drauf, gell? Pass auf, dass er Ihnen das Dach nicht abdeckt. Na hören Sie mal, dann werden Sie nur nicht frech hier. Nicht? Bei meinem Belag, auf meinem Dach. Harry, lass mal. Herr Bock, was mich interessiert, wohnt bei Ihnen nicht die Roswitha? Ist die laut? Wie kommen Sie da auf? Na ja, ich meine, da wird die mal fragen dafür, gell? Und haben Sie auch Gastarbeiter? Gastarbeiter in meinem Haus? Ja, warum nicht? Nur deutsche, saubere, ordentliche Leute. Herr Bock? Ja, die Roswitha. Herr Bock? Ja? Ich glaube, Sie müssen haben in Ihrer Villa. Warum denn? Sonst beißt der Affe Ihnen die Fernsehantenne ab. Gott. Ach, war das wieder ein langer Tag. Na, Harry? Du kriegst die Kurve wohl auch nicht, was? Oh, bitte, bitte. Ich kann meinen Durst auch woanders abwickeln. Komm, riech dich doch nicht gleich auf. Denn ein Wasserhäuschen ist im Großen und Ganzen wie das andere. Aber ein Durst, das ist niemals der gleiche, gell? Ja. Sag mal, was schaffst denn du eigentlich momentan? Meinungsforschung. Ich mach Meinungsforschung. Meinungsforschung, so. Ja, und... was forschst du denn da? Ich will dir mal was verraten. Das sind geheime Erhebungen. Top Secret, verstehst du? Wenn es unter uns bleibt, dann sage ich dir was. Zum Beispiel. Nur damit du weißt, worum das geht, gell? Wusstest du, dass der Anteil von Marzipanessern bei SPD-Wählern über 65 von 1962 bis 1977 von 88,3% jetzt auf, halt dich fest, sage und schreibe, 61,2 zurückgegangen ist. Ach komm, ne? Ja, da staunst du, gell? Mein Lieber, das ist Politik ohne Flachs. Wenn das die CDU rausbekommt, aha, Vater Staat. Abend. Abend. Na, habt ihr Durst? Na ja, bei der Affenjagd wird die Kehle trocken, gell? Wir haben einen Hinweis. Ja, mein Gott, nochmal, was für ein Hinweis denn? Ei, da ist er doch da. Da, Mann, ist das ein Affe. Was? Wo? Harry. Eben da oben auf dem Dach. Ein Riesenvieh. Na, du siehst schon Gespenster. Kommt vom Bier. Macht nichts. Zeig Sie mal Ihren Ausweis. Wer? Ich? Ach so, natürlich. Da oben sitzt der Gorilla und terrorisiert den Schornstein und ich bin's wieder gewesen. Nehmen Sie den nicht ernst, den kenne ich doch. Harmlos wie ein Säuchling. Säuchling? Ihren Ausweis. Na hier doch, bitte. Ist der nicht dufte? Gestern erst in der Moselstraße gekauft. 500 Mäuse. Aber 1A Arbeit, gell? Ja, die Jungs, die haben was drauf. Hi. Den solltest du mal verlängern lassen. Siehste? Der ist schon ein Dreivierteljahr abgelaufen. Und ich lebe trotzdem noch. Hast du Töne? Also, bei Ihnen ist der verdammte Affe nicht. Wer hat euch denn den Bären aufgebunden? Ja, schön. Hinweis ist Hinweis. Namen. Ja, Namen. Du mit deiner Schlechtschwätzerei. Das war bestimmt die Roswitha. Hättest mir die Schmiere auf den Hals, weil ich mit ihrem fetten Bratkartoffelarsch nicht ins Bett bin, wo ich gestern erst die Magda beerdigt hab. Ja, trotzdem. Deine Schlechtschwätzerei, ja, die bringt Walde. Mich noch... Walde, bist du dann sicher, dass du den Affen nicht hast? Hä? Der braucht nämlich viel Zucker. Komm, gib mir noch einen Kratzer, Walde. Ja. Für eine Mark und acht die ganze Nacht. Hier. Für eine Mark und acht die ganze Nacht. Das ist schon wieder die Rogge. Der ganze Sonntag. Hm. Na ja, was soll sie sonst machen? Ja. Na, und selber? Hm. Was macht die Kellnerei? Plattfies und Fettleber, das hat man davor. Es spricht der Trinker voller Mut, was anderen schadet, tut mir gut. Der Harry, immer ein schöner Spruch parat, ja. Gell? Ich war heute wieder mal draußen auf der Rennbahn. Ach, das bin ich eingebrochen. Ja? Nicht ein Sieger, nicht ein Platz. Ich war mal draußen, da lief einer, der hieß Schwips, Schwips. Hm? Ich voll auf den gesetzt. Und wer fängt denn noch im Finish ab? Na? Anarchist. Da soll man nicht verzweifeln an dieser Welt. Ja, ja, ja. Na, Erwin, und? Der FSV, schafft es es noch? Ach, die steigen doch nie ab. Mit der Mannschaft, die könnte ganz vorne sein. Ha, Rudi, da. Gell, Rudi? Die können dir ganz vorne mitmischen, hä? Wen meinst du jetzt, Erwin? Wen meinst du? Der Sportverein natürlich. Oh, was ist denn rum mit den Schlappekicker? Die Kerle dauern doch nichts. Komm, Walter, gib mir noch einen Schoppe zum Club. Ich glaub, du kommst allmählich auch in die Wechseljahre, Rudi, hä? Die hältst nicht mehr am heimischen Herd. Ja, ja. Die Mitleidkrise. Gut, die kann Kuka uns sich nicht leisten. No, und ihr? Ach, der Harry, der hat das Standbein, was ihr Leute? Ja, ja. Wenn das der Hülsenbein hätte. Ja, was ist? Guckst du denn nicht den Tatort an? Ach, Tatort, lass mich leben. Wenn ich denen ihr gelackte Visage schon sehe, wird mir's gerade schlecht. Ich mag 20 von dir. Psst, sei mal still. Ja, also, auf dem Balkon. Da haben wir das Obst und Gemüse stehen. Ich lebe gerade auf dem Balkon, typisch Berlin. Ich heute ein Bier, wa? Also auf dem Balkon stand in ihrer Riesengröße und Bedrohlichkeit der gejagte Menschenaffe, die Queen of Sheba. Wie heißt der? Queen of Sheba. Das ist das Äffchen, das sich da gemütlich macht. Riese abgegeben. Was haben Sie bei diesem Anblick? Was ist denn hier empfinden? Sag mal, steht da. Was hast denn du hier verloren, Heike, sag? Und schon ist das Äffchen an der Regenrinne hoch und fällt. Was zu viel ist, ist zu viel. Magda, habe ich ihr gesagt. Andere bringen deinen Lebensmut vielleicht nicht auf, aber dafür gehen sie mit dem bisschen, was sie haben, auch sparsamer um. Ja. Madame, ich küsse ihre Hand nicht mehr. Bei mir bist du schön. Ja, ja, ja, die Frau. Du, Erwin, was heißt denn hier aufrechter Gang? Aufrechter Gang, Erwin, wenn du dir mit der Hand das Gedärm halten musst. Ja, ja, man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einem. Heißer sind wir alle froh, wir und unsere Tante Jo. Prost, Kumpel. Ja, Prost. Aber die wollte ja immer nur Highlife im Leben. Letzte Ausfahrt, Liebeskummer. Und dann die Langreis durch die Krankenhäuser und die Klapsmühlen. Hey. Mit null Chance in der Hand. Und drei Flaschen Leergut im Koffer. Mit voller Hose ist leicht stinken, habe ich recht? Nee, hören ob. Aber er ist so voll, bin ich noch nie gewesen, dass ich nicht gewusst habe, woher der Gestank kommt. Ja, ist doch gut, hast ja recht. Einmal treffst du ihn voller Kletage und Kriegsbemalung mit ihrem alten Pappkoffer an der Haltestelle und fragst du, hey, wo willst du dann so früh am Morgen hin? Ich kam gerade von der Nachtschicht im Schoppelbläser. Mir reicht es, hat sie gesagt, dass ihr meine Eltern hier kaputt gemacht habt. Ich verlasse dieses Land, den Sozialhyänen und Fabrikfetischisten. Ich scheiße auf diese Stadt der Rechtsfixer und Linksfixer. Die war ganz schön angestochen. Stell dir das mal vor, diese Menschenschlangen an der Haltestelle. Morgens um 6:30, das ist doch Wahnsinn. Alles hält den Atem an. Mensch, Magda, habe ich ihr gesagt, hab dich doch nicht so. Wenn jeder, der nach Mallorca mischt, so auf den Putz haut, das geht doch nicht. Mallorca, Mallorca, hat sie gedröhnt. Das könnte euch so passen mit eurem Mallorca. Mit eurem Mallorca könnt ihr mich nicht verscheißen. Lasst ihr euch Mallorca andrehen, ich mir nicht. Mann, ich denke, wenn die Streifen nicht bald kommt, da wird sie gelyncht. Aber nix. Recht hat sie, habe die Type gesagt. Recht hat sie, aber verrückt ist Pizza ich kaufe, oder? Und dann. Wir brauchen Kopfballstarke, Mann, in der Abwehr. Handtuch. Und versaufen ihre letzten paar Mark. Was dann sonst? Erwin, ich erzähl doch nur Märchen. Du hast ja einen Kakadu in der Kommode. Du, in meinem Beruf bekomme ich die Wahrheit billiger, als du deine Schuhe einladen. Die Wahrheit. Zwei Flaschen Äppelwein und zwei Flaschen Selten. Ja, das sind 4,40 Mark, gell? Schwimmpilz und Bild am Sonntag. Das sind 4,20 Mark. Ah, ja. Geld doch. Und ich sprabe Dutt. Ach komm, Kerl, Ansprüche, Dutt. Will ich jetzt endlich mein Korn? Du Saufroll, musst du dann so viel saufen. Zwei Pilz und Piccolo. Ja, das sind 7 Mark. Komm, Vollmilch, habe ich gesagt. Vollmilch. Ach Gott, ich glaube, sie haben einen Knall als die Vollmilch. Zwei Flaschen Äppelwein. Kriegst du jetzt endlich mal einen Korn? 4 Jägermeister, aber Dalli. Aber langsam, Jura, Mann. Die Tränen der Sozialhyänen. Ich finde die Gastarbeiter nicht. Ja, in meinem Beruf komme ich auch auf so 30, 40 Kantscher am Tag. Die Sonne macht. Ich kann euch sagen, die Kanalarbeiter bei der SPD bringen Tag nicht mehr. Verhältnisse besser als sonst. Ach, ob Aff oder Verbrecher. Gerichte, alles Gerichte. Immer mehr, habe ich gesagt, der einfache Mann. Ab und zu. Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde. Komm, schenk dir ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen. Griechischer Wein und die altvertrauten Lieder schenk noch mal ein. Denn ich fühl die Sehnsucht wieder in dieser Stadt. Werd ich immer nur ein Fremder sein. Und allein. Das war's mal wieder. Ich trinke danach aus. Ach, Herr Faldermann. Lassen Sie sich ruhig Zeit, bis mein Mann die Kasse gemacht hat. Ja. Ich fange schon mal an. Die Sonntage sind doch immer irgendwie am schlimmsten. Ja, da kommt immer alles zusammen, gell? Gerade als ob die Leute die Feiertage nicht vertragen könnten. Komisch. Aber ich frage mich manchmal auch, was ich mache, wenn ich pensioniert werde. Tja, Faldermann, haben Sie kein Gärtchen? Vielleicht sollte ich mir eins zulegen. Guten Abend. Guten Abend. Oh, schönen guten Abend. Na, fehlt noch was? So, ich hab dann ausgetrunken. Dankeschön. Also, ein recht schöner Abend noch. Ja, gleichfalls, Herr Faldermann. Und grüße Sie, Ihre Frau. Ja, ja, Herr Faldermann. Ja. Werde ich machen. Und Sie, Sie trinken dann auch aus, gell? Moment mal. Kann ich noch was haben? Zum Mitnehmen, ja. Haben Sie einen Whisky? Whisky? Du, Whisky, da empfehle ich dir... Ich komme schon zurecht. Da oben, gucken Sie mal, da steht er. Bloß nicht den Bourbon, der ist mies, sage ich dir. Mies. So, kannst du mir einen empfehlen? Also von denen, da würde ich sagen, nicht einen. Aber wir könnten einen trinken gehen, ich kenne... Nein, einen. Ich brauche einen für zu Hause. Ja klar, aber diese da, die sind... Die sind all gut. Ja, ich nehme den für 23 Mark. Da ist recht. Du, ja. Soll ich ihn einpacken? Nein, nein. Hör mal, mir ist der Whisky scheißegal. Kannst du mich nicht mitnehmen? So. Ich meine einfach so, ich komme hier nicht mehr weg. Ich kriege die Kurve nicht mehr, verstehst du das? Ja, ich verstehe das. Aber da hast du Pech. Ich bin lieber allein. So, das macht dann 23 Mark. Und Sie trinken aus, gell? Ja, ja, gleich. Ich wäre ja auch lieber allein. Aber ich bin ja schon allein. Ich schaff's nicht, verstehst du? Du, das kriegst du schon hin. Ich weiß nicht. Ich bin echt auf der Rolle. Ach, das sind wir doch alle. Du gefällst mir. Nein, echt. Du glaubst nicht, dass... Du, das geht nicht. Ciao. Du, warte mal. Also, Sie bleiben mal schön da und bezahlen. Ja, gleich. Gleich. Hör mal. Wir gehen einfach irgendwo hin und trinken kurz ein Bier. Das bringt nichts. Ciao. Ist das zu begreifen? Verstehst du das? Ah, ich verstehe das nicht. Ah, du hast Mundgeruch, Mann. Du stinkst aus dem Maul. Ja? Ich knall dich noch ab, du Pissnelke. Dich leg ich noch auf die Matte. Du blinde Kuh. Du Triefauge. Wart's noch ab. Jetzt gibt's nichts mehr. Gehen Sie in die Wirtschaft, wenn Sie immer noch nicht genug haben. Komm, Walter, es ist doch noch früh. Also, was früh ist, das bestimm ich, gell, Erika? Also, Sie kriegen nichts mehr, morgen ist auch noch ein Tag. Morgen, morgen, das hat doch mit heute gar nichts zu tun. Komm noch schnell einen Schnaps. Komm, sei still hier, komm, hier hast du noch ein Glas Bier zum Mitnehmen. Komm, so, wieder 1,20, ja. Aber jetzt ist Schluss, Feierabend. Wir müssen auch mal Feierabend haben. Hey Kumpel. Ja. Hast du mal eine Zigarette? Ach, du bist das. Immer noch nüchtern? Hier gibt's nichts mehr. Ab jetzt! Alter, mach dicht. Ja, ja. Oh ja, ich sehe die Farben der Ursprünglichkeit. Ich sehe das Paradies. Paradies? Das ist Leuchtreklame. Paradies. Ich auch. Mittendrin im Paradies. Aber ihr seid draußen, hört ihr? Ihr habt den Laden zugemacht, da habt ihr euch ausgeschlossen. Paradies ist hier auf Erden. Und die Queen of Sheba, die bekommt ihr nie, habt ihr gehört? Nie, das ist nämlich mein Affe, klar? Da kommt ein Schluck. Oh, nee, nee, nee, Mann, mach's gut. Ich bin lieber da, wo es friedlich ist. Den bekommt ihr nie! Bei mir bist du schön. Für eine Mark und 10. Für eine Mark und 8 die ganze Nacht. Jetzt randaliert. Trinkt, da trinkt er woanders. Also komm, wir fahren heim. Hoffentlich regnet's bald. Das war das Hörspiel Für eine Mark und 8 von Jörg Fauser. Mit Wolfgang Deichsel als Harry, Christel Pfeil als Erika, Erwin Scherschel als Walter, Ursula Köllner als Roswitha, Alwin Michael Rüffer als Herr Faltermann, Heinrich Sauer als Rudi und vielen anderen. Ton Peter Jochum, Schnitt Ingrid Morell, Regieassistenz Josef Schwarz. Regie Hermann Trosch. Das war eine Produktion des Hessischen Rundfunks aus dem Jahr 1978.